Und es folgt das 10. Kapitel, eine Klaue aus Eisen. Die Wolken über dem See waren dunkel, die Luft war angefüllt mit dem Geschrei der verzauberten Vögel und schwarz schäumten die Wogen. »Ritter Cato weiß viel«, sagte der Schwertschmied, »aber dass der tote See sich in meinem Berg gefressen hat, das weiß er nicht. Von meiner verborgenen Bucht weiß er nichts, auch nichts von dem Boot, das an der verborgenen Stelle unter dem Loch in der Felswand liegt.« »Warum hast du ein Boot, wenn du noch nie rudern kannst?«, fragte ich. »Ich kann rudern«, sagte der Schwertschmied. »Ich klettere aus meinem heimlichen Loch und ziehe meine Kette so lang, wie es irgend geht. 3 Bootslängen kann ich in meiner verborgenen Bucht rudern.« Er stand in seinem Loch in der Felswand, groß und schwarz stand er da. Es war so dunkel, dass ich ihn kaum sehen konnte, aber ich hörte, wie er lachte, ein seltsames, unheimliches Lachen. Es war, als wisse er nicht genau, wie man lacht. Der Schwertschmied stand in seinem Loch in der Felswand und sah zu, wie ich das kleine Boot löste. Es lag verteut in einer Bucht im Berg, einer verborgenen Bucht zwischen hohen Felswänden. »Ritter Cato weiß viel«, sagte er. »Aber eines weiß er nicht. Er weiß nicht, welche Last mein Boot in dieser Nacht über den toten See trägt.« »Und etwas gibt es, was du nicht weißt«, sagte ich. »Du weißt nicht, ob du jemals dein Boot wiedersehen wirst. Es sinkt vielleicht noch in dieser Nacht auf den Grund des toten Sees. Vielleicht liegt es morgen auf dem Grund des toten Sees wie eine Wiege von den Wellen geschaukelt. Und in dieser Wiege schlafen Yum-Yum und ich. Was sagst du dann?« Der Schwertschmied seufzte schwer. »Dann sage ich nur, schlaf gut, Prinz Mio, schlaf gut in deiner Wiege, die die Wellen schaukeln.« Ich begann zu rudern und sah den Schwertschmied nicht mehr. Er entschwand in der Finsternis. Gerade als wir aus der schmalen Spalte hinaussteuerten, die zwischen der verborgenen Bucht des Schwertschmiedes und dem toten See lag, hörte ich ihn leise hinter uns herrufen. »Sei auf der Hut, Prinz Mio«, rief er, »sei auf der Hut, wenn du sie nur siehst, die Klaue aus Eisen. Hast du dein Schwert nicht sofort bereit, dann ist es zu Ende mit Prinz Mio.« »Zu Ende mit Prinz Mio. Zu Ende mit Prinz Mio«, flüsterten rund um uns die Felswände und es klang bekümmert und besorgt. Doch ich hatte keine Zeit mehr daran zu denken, denn eben warfen sich die wilden Wogen des toten Sees über unser Boot und schleuderten es fort, weit fort vom Berg des Schwertschmiedes. Hinweg über die brausende Tiefe peitschten die Wellen das Boot. Wir waren schon weit entfernt vom Land und wir waren so winzig und so voller Angst. »Wenn nur das Boot nicht so klein wäre«, sagte Yum-Yum, »wenn nur der See nicht so tief wäre und die Wellen nicht so wild und wir nicht so klein und einsam.« Wie waren sie wild, die Wogen des toten Sees. Nie hatte ich wildere Wellen gesehen. Sie warfen sich über uns, zerrten an uns, rissen an uns und schleuderten uns weiter gegen neue rasende Wellen. Rudern konnte man nicht. Es lohnte sich nicht, es zu versuchen. Wir hielten beide die Ruder, Yum-Yum und ich. Wir hielten sie so fest wir konnten. Aber da entriss uns eine Woge ein Ruder und ein anderer zerbrach uns das zweite. Noch viele Wellen rollten heran, brausende Wellen, die sich turmhoch um unser Boot aufrichteten, um unser Boot, das zerbrechlich und winzig war wie wir. »Jetzt haben wir keine Ruder«, sagte Yum-Yum, »und bald haben wir auch kein Boot. Wenn es die Wellen gegen Ritter Catos Felsen werfen, wird es zerschellen, und dann brauchen wir nie mehr ein Boot.« Von allen Seiten kamen die verzauberten Vögel herbeigeflogen. Sie umkreisten uns, sie schrien und klagten. Ganz dicht flogen sie heran. Ich konnte ihre hellen, traurigen kleinen Vogelaugen in der Finsternis erkennen. »Bist du Nonnos Bruder?« fragte ich einen von den Vögeln. »Bist du Giris kleine Schwester?« fragte ich einen anderen. Allein sie sahen mich nur mit ihren hellen, traurigen, kleinen Vogelaugen an und ihre Schreie waren Schreie aus Verzweiflung. Wenn wir auch keine Ruder hatten und unser Boot steuerlos war, wir trieben genau Ritter Catos Burg entgegen. Dorthin wollten uns die Wellen führen, gerade dort wollten sie uns an den Felsen zerschmettern. Zu Ritter Catos Füßen sollten wir sterben, das wollten die Wellen. Näher und näher kamen wir dem gefährlichen Felsen, näher und näher der schwarzen Burg mit dem böse starrenden Auge, schneller und schneller ging es, wilder und wilder wurden die Wogen. »Jetzt«, rief Yum-Yum, »jetzt, oh Mio, jetzt ist alles vorbei. Aber da, gerade als wir glaubten, sterben zu müssen, da legten sich die Wellen und wurden sanft. Vollkommen ruhig wurden sie. Sie trugen unser Boot an allen gefährlichen Klippen vorbei und schaukelten es langsam den schwarzen, zerklüfteten Felsen unter Ritter Katusburg entgegen. Warum waren die Wellen zuerst wild und nachher sanft? Ich begriff es nicht. Vielleicht hassten auch sie den Ritter Cato und wollten gern dem helfen, der kam, um gegen ihn zu kämpfen. Vielleicht war der Tote See einmal ein freundlicher, blauer See gewesen, in dem sich an schönen Sommertagen die Sonne spiegeln konnte und wo freundliche kleine Wellen plätschernd gegen die Uferfelsen schlugen. Vielleicht hatte es einmal eine Zeit gegeben, da Kinder an den Ufern des Sees spielten und badeten und ihr fröhliches Lachen über dem Wasser hing und nicht, wie jetzt, nur die traurigen Schreie verzauberter Vögel. Sicher hatten deshalb die Wellen so wild um uns getobt, sicher hatten sie deshalb eine Mauer aus Gicht aufgerichtet zwischen uns und dem böse starrenden Auge dort oben in der Burg. »Danke, du guter See«, sagte ich, »danke, ihr wilden Wellen.« Aber die Wellen waren verschwunden. Das Wasser lag still und schwarz und stumm da und antwortete nicht. Hoch über unseren Köpfen, hoch oben auf dem steilen Felsen, lag Ritter Katusburg. Wir waren jetzt an seinem Ufer, wir waren ihm so nah wie nie zuvor, und diese Nacht war die Nacht des Kampfes. Ich musste daran denken, ob sie es wussten, alle, die seit tausend und abertausend Jahren darauf gewartet hatten. Wussten sie, dass in dieser Nacht der Kampf sein sollte? Dachten sie an mich? Dachte mein Vater, der König, an mich? Ich hoffte, dass er es tat. Ja, ich wusste, dass er es tat. Ich wusste, irgendwo weit entfernt saß er einsam und dachte an mich und war traurig und flüsterte vor sich hin: »Mio, mein Mio!« Ich umfasste mein Schwert. Es war wie Feuer in meiner Hand. Einem schweren Kampf sollte ich mich stellen, und ich hielt es nicht länger aus, länger zu warten. Ich sehnte mich danach, Ritter Cato zu begegnen, auch wenn es mein Tod sein sollte. Nun durfte der Kampf beginnen, auch wenn es nach seinem Ende keinen Mio mehr geben sollte. »Mio, ich bin hungrig«, sagte Yum-Yum. Ich nahm den Rest von dem Brot, das Hunger stillt, und wir aßen am Felsen unter Ritter Katusburg. Es war unser letztes Brot und wir wussten nicht, wann wir wieder etwas zu essen bekommen würden. Aber wir fühlten uns satt und stark und waren beinahe glücklich, nachdem wir gegessen hatten. »Nun müssen wir auf den Felsen hinaufklettern«, sagte ich zu Yum-Yum. »Es ist die einzige Möglichkeit für uns, zu Ritter Katusburg zu kommen.« »Das ist es wohl«, sagte Yum-Yum. Und wir begannen, an der Felswand emporzuklettern, die sehr hoch und steil sich vor uns aufrichtete. »Wenn nur der Felsen nicht so steil wäre«, sagte Yum-Yum, »wenn nur die Nacht nicht so finster wäre und wir nicht so klein und einsam.« Wir kletterten und kletterten. Es ging langsam und es war schwer. Wir klammerten uns mit Händen und Füßen fest und suchten nach Spalten und Vorsprüngen. Wir klammerten uns an und kletterten. Manchmal wollte ich verzagen und dachte, nun geht es nicht mehr, jetzt falle ich hinunter und dann ist alles vorbei. Aber in letzter Sekunde fand ich doch immer etwas, um mich daran festzuklammern. Es war, als schiebe der Felsen selbst einen kleinen Vorsprung unter meinen Fuß, wenn ich zu fallen drohte. Vielleicht hasste sogar der kalte Felsen den Ritter Cato und wollte gern dem helfen, der kam, um gegen ihn zu kämpfen. Himmelhoch über dem Wasser ragte Ritter Catos Burg empor. Himmelhoch mussten wir klettern, um ganz oben auf dem Felsen die Burgmauer zu erreichen. »Bald sind wir oben«, flüsterte ich Yum-Yum zu. »Bald klettern wir über die Mauer und dann...« Da hörte ich Stimmen. Es waren Späher, die miteinander sprachen. Zwei schwarze Späher, die nachts auf der Burgmauer Wache hielten. »Sucht, sucht überall«, sagte der eine. »Befehl von Ritter Cato, der Feind muss gefangen werden. Befehl von Ritter Cato, sucht in den Höhlen des Berges, sucht zwischen den Bäumen des Waldes, sucht auf dem Wasser und in der Luft, sucht in der Nähe und in der Ferne, sucht überall.« »Sucht in der Nähe, sucht in der Nähe«, sagte der andere. »Wir sind es, die in der Nähe suchen. Vielleicht ist der Feind mitten unter uns, vielleicht klettert er in dieser Nacht den Felsen herauf, sucht überall.« Fast hörte mein Herz auf zu schlagen. Er zündete eine Fackel an. Wenn er mit dieser Fackel an der Mauer herunterleuchtete, musste er uns sehen. Und wenn er uns sah, war alles vorbei. Er brauchte nur seinen langen Spieß auszustrecken und uns einen Stoß zu geben. Danach brauchte er dann nie mehr nach dem Feind zu suchen, der von dem weißen Pferd tritt. Nur ein kleiner Schrei wäre zu hören, wenn wir hinabstürzten in den toten See und für immer versanken. »Sucht, sucht überall«, sagte der eine Späher. »Leuchtet mit der Fackel über die Burgmauer. Vielleicht kommt gerade jetzt der Feind hier heraufgeklettert. Sucht überall.« Der andere hob die Hand, die Fackel hielt, und beugte sich über die Mauer. Das Licht fiel über die Felswand. Wir duckten uns und krochen zusammen, zitternd wie zwei Mäusekinder, wenn die Katze kommt. Der Fackelschein näherte sich, schlich an der Mauer entlang, näher und näher. »Jetzt«, flüsterte Yum-Yum, »jetzt. Oh Mio, jetzt ist alles vorbei.« Da flog von dem See draußen ein Schwarm Vögel auf. Brausend kamen all die verzauberten Vögel herbeigeflogen. Einer von ihnen stürzte sich gegen die Fackel. Sie fiel dem Späher aus der Hand. Wir sahen sie als einen Flammenstreif durch die Luft in die Tiefe sausen, und wir hörten ein Zischen, als sie im See erlosch und versank. Aber noch ein anderer Streifen aus Feuer taumelte auf das Wasser zu. Der Vogel, der uns gerettet hatte, stand in Flammen. Mit brennenden Flügeln versank er in den Wogen des toten Sees. Wir wurden sehr traurig. »Danke, du armer kleiner Vogel«, flüsterte ich, wenn ich auch wusste, dass der Vogel es nicht hören konnte und niemals mehr etwas hören würde. Ich wollte um den Vogel weinen, aber ich musste an die Späher denken. Noch waren wir nicht über die Mauer hinweg, noch drohten uns viele Gefahren. Die Späher standen genau über uns auf der Mauer. Ich konnte ihre schwarzen, grässlichen Köpfe sehen und ihre grässlichen Stimmen hören, als sie miteinander tuschelten und wisperten. »Sucht, sucht überall«, sagten sie. »Vielleicht ist der Feind weiter weg, vielleicht klettert er woanders den Felsen herauf. Sucht überall.« Sie gingen einige Schritte zur Seite und spähten in eine andere Richtung. »Jetzt«, raunte ich Yum-Yum zu, »jetzt«. Und wir kletterten über die Mauer. Schnell, schnell kletterten wir über die Mauer. Schnell, schnell rannten wir in der Finsternis auf Ritter Katos Burg zu. Wir pressten uns gegen die schwarze Wand und standen unbeweglich und fürchteten, die Späher könnten uns entdecken. »Wie kommt man in Ritter Katos Burg hinein?«, flüsterte Yum-Yum. »Wie kommt man in die schwärzeste Burg der Welt hinein?« Kaum hatte er das gesagt, da öffnete sich eine Tür in der Wand. Völlig lautlos öffnete sich eine schwarze Tür neben uns. Nicht das leiseste Geräusch war zu hören. Wenn diese Tür wenigstens geknarrt hätte, als sie sich öffnete, wenn sie in ihren Angeln gequietscht hätte, nur ein ganz klein wenig gequietscht hätte, es wäre nicht so unheimlich gewesen. Wir fassten uns an den Händen, Yum-Yum und ich, und gingen in Ritter Katos Burg hinein. Wir fühlten uns klein und verloren wie nie zuvor. Denn so finster war nie eine Finsternis, so eisig war nie eine Kälte, so boshaft war nie eine Stille wie hier in Ritter Katos Burg. Von der Tür führte eine schmale, finstere Wendeltreppe nach oben. Eine höhere und dunklere Treppe hatte ich noch nie gesehen. »Wenn nur die Finsternis nicht so unheimlich wäre«, flüsterte Yum-Yum, »wenn nur Ritter Kato nicht so grausam wäre und wenig so klein und einsam.« Ich hielt mein Schwert umklammert, während wir die Treppe hinaufschlichen. Ich ging voran und Yum-Yum folgte. Im Traum bin ich manchmal durch dunkle Häuser gegangen, die ich nicht kannte. Unbekannte, entsetzliche Häuser mit schwarzen Zimmern, die mich umschlossen, bis ich nicht mehr atmen konnte. Mit Fußböden, die gerade dort, wo ich gehen wollte, zu jähen Tiefen sich öffneten. Mit Treppen, die zusammenstürzten und mich mitrissen. Aber kein Haus im Traum war so entsetzlich, so furchtbar wie Ritter Katos Burg. Wir stiegen und stiegen diese Wendeltreppe hinauf und wussten nicht, was am Ende der Treppe war. »Mio, ich habe Angst«, flüsterte Yum-Yum hinter mir. Ich wandte mich nach ihm um und wollte seine Hand nehmen, aber gerade da verschwand Yum-Yum. Die Wand verschluckte ihn und ich konnte nicht begreifen, wie es geschah. Ich blieb allein auf der Treppe stehen, tausendmal einsamer als damals, da wir uns im Berg des Schwertschmiedes verloren hatten, tausendmal einsamer als je zuvor. Ich war verzweifelt. Zu schreien wagte ich nicht, aber ich tastete mit meinen zitternden Händen über die Wand, in der Yum-Yum verschwunden war, und weinte und flüsterte. »Yum-Yum, wo bist du? Yum-Yum, komm zurück!« Jedoch die Wand blieb kalt und hart unter meinen Händen. Nirgends war ein Spalt, der Yum-Yum herauslassen konnte. Alles war still wie zuvor. Kein Yum-Yum antwortete, wie sehr ich auch weinte und flüsterte. Einsamer war wohl keiner auf der Welt als ich, während ich weiter die Treppe emporstieg. Meine Schritte waren schwer. Kaum konnte ich noch die Füße heben, die Stufen waren so hoch und ihrer waren so viele. Zu viele. und eine von ihnen war die letzte. Aber ich wusste nicht, dass es die letzte war. Ich wusste nicht, dass die Treppe ein Ende nahm. Das weiß man nicht, wenn man im Finstern Treppen steigt. Ich tat einen Schritt und trat ins Leere. Ich schrie auf und fiel, doch im Sturz glückte es mir noch, mich an der obersten Treppenstufe festzuklammern. Dort hing ich und zappelte und suchte mit den Füßen nach einem Halt, aber da war nichts. Ich schwebte über einer schwarzen, bodenlosen Tiefe. Ich hatte Angst und es gab keine Hilfe. Gleich stürze ich ab, dachte ich, und dann ist alles vorbei. Oh, hilf mir doch einer, hilf mir! Plötzlich ging jemand auf der Treppe. War es Yum-Yum? Kam er zurück? Yum-Yum, guter Yum-Yum, hilf mir, flüsterte ich. Ich sah ihn nicht, es war ja finster. Ich sah sein freundliches Gesicht nicht und nicht seine Augen, die denen von Banker glichen, aber er flüsterte mir etwas zu. Ja, ja, nimm meine Hand, dann werde ich dir helfen, flüsterte der, den ich für Yum-Yum hielt. Nimm meine Hand, dann werde ich dir helfen. Und ich nahm seine Hand. Aber es war keine Hand. Es war eine Klaue aus Eisen.